Ich hab Beats drauf rappen, doch wo ich früher wohnte, ähnelten die Mietshaustreppen Kriegsschauplätzen, yeah. Alles fing in einer runtergekommenen Dreckswohnung an, eine Dreckswohnung. Heruntergekommen die Ex-Drogen-Junks, schon lange vor Rap begann Karte Demo mit dem Verkauf von Aufputschmitteln. Mit dem MML-Leute begann der Wald jeden Tag an unserem Haus zu klingen. Und irgendwann fing meine Mom an rauszufinden, weshalb und wieso. War entsetzt, denn fand ich irgendwo versteckt in der Bettschublade dort. Zu der Zeit interessierte ich mich für deutschen Rap, einen feuchten Dreck. Andere gingen auf Jams, Kollege dagegen verteilte an die Leute Fan. Aber entdeckte dann irgendwann sein Talent und wurde vom Hobby-Reimer binnen zwei Jahren zum Star. Yeah, Bilderbuch-Karriere wie Comiczeichner. Jetzt ist mein Album da und die Erwartungen sind hoch, wie ein Tarnbomber-Pilot. Denn ich hab nun mal die Flows, ich nicht mehr Ladungen an Dope. Aber was Straßenpreise angeht, bin ich immer noch auf dem Laufenden. Die Startnummern sind groß, yeah. Vom Dealer zum Star, vom Dealer zum Star. Meistens Glück, doch es ist wie Bumerangwerfen. Die krummen Dinger, die man dreht, kommen irgendwann auf einen zurück. 7 Jahre war nie was, ich setzte das Dope an meine Kunden ab, während die Polizei im Dunkeln tappte, so wie bei einem Tunnelschacht. Mit 17 Jahren habe ich auf Kilobasis Gras getickt. Wir gehen schon relativ früh auf die schiefe Bahn wie Martin Schmidt und brachte lange bevor ich mit den äußerst harten Punchlines glänzte, da wie eine Ware von den Niederlanden nach Deutschland über die Frankreich-Grenze. Begann da eine Gebahn nebenbei mit Rap und der Hype wurde groß, aber Kollege sagte nur Scheiß drauf und verteilte weiter das Dope und hat sich dann mit Jay und Speed basten lassen auf dem Weg zum Deal. Bekam Bewährung und eine Geldstrafe, die sich gewaschen hat wie Hygienefreeze, der Anfang nur sie. Und Kollege beschloss an diesem Tag dieses Kapitel ein für alle Mal zu schließen. Also CBG greift zu Mike und ticke nun kein gestrecktes Pulver mehr. Und mit diesem Album fängt die Deutschrap-Zeitrechnung bei Null an, yeah. Bitch. Und wieder zum Start.